Claudine und ihr Verlobter Henri verständigten die Polizei, dass Professor Asket tot in seinem Labor lag. Dann eilten sie zum Hafen, der unterhalb der alten Festung begann, sich aber über viele Kilometer an der Küste entlang zog. Sie verloren kostbare Zeit mit der Suche nach dem richtigen Quai, da sie nicht wussten, wie Pascals Schiff hieß. Das habe ich vor.